Ja, wir hatten auch Lust, ein bisschen zu sprechen von diesem Zentrum. Die waren einmal mit Stockhausen in Köln in die WDR-Radiosendung und dann einmal in Paris mit dieser GRM und dann noch in Milan, der RAI. Und die waren eigentlich verschiedene Zentrum, nicht so weit weg voneinander, die gleichzeitig ziemlich gleich Art von Experimentation mit Ton gemacht haben. Das hat so ein Netzwerk, europäisches Netzwerk, ein bisschen gebaut. Ich habe dann noch in Columbia Universität, dann in den USA, das war aber was anderes, ein bisschen später. Naja, und das hat so eine Art von Kollektiv auch Arbeit gebaut zwischen die verschiedenen Leute, die da am Abend geblieben sind, zusammen davon gesprochen haben, was sie gerade mit Ton gemacht haben in und finde ich interessant im Vergleich zu Home Studio, wo man in eine andere Art arbeiten kann, mit einer anderen Intimität und das hat auch wahrscheinlich eine Wirkung über der Stück selbst, ja. Wir werden auch bald diese Credo Mambo von Michel Schoner hören. Ein bisschen ein Stück, die später erschienen ist. 92, glaube ich. Ja, so in der Zeit. Also die Angaben sind immer so ein bisschen schwer zu recherchieren, weil die Aufnahmen, ja, die dann erschienen sind, sind irgendwann erschienen. Zwar in Credo Mambo, glaube ich, 92 oder 93 ist angegeben. Und manchmal ist die Arbeit aber schon vorher gemacht worden, also dass das Werk praktisch schon da ist, vielleicht schon aufgeführt wurde in etlichen Konzerten. Und dann ist eben irgendwann eine CD erschienen. Credo Mambo ist auf so einer kleinen CD, also 20-minütigen CD erschienen. Und ja, hören wir gleich mal rein. Kann man auch nicht anders finden als in Minidisc-Format. Soweit ich weiß, nicht. Nee. Ja. Das war ein kleiner Fehler. Jetzt hören wir Credo Mambo. Credo. Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terre. Visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt. Spiritum sanctum dominum et vivificantem qui ex patre filium me procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et in unum Dominum Iesum Christum. Filium Dei, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Natus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontio Pilato. Passus. Et sepultus est. Accendit in celum, sedet ad exterram patris, et iterum venturus est, cum gloria iudica redibus. Apostolicam ecclesiam unam sanctam et unam sanctam catholicam et apostolicam. peccatorum et expector resurrectionem mortuum. Amen. En un Dieu unique, en un Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible et de tout ce qui est invisible. Tu crois en un Dieu unique, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et né du Père avant tous les siècles. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré mais pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Tu crois en un Dieu qui, pour nous les hommes, et pour notre salut, est descendu des cieux, qui s'est fait chair de l'Esprit Saint, est né de la Vierge Marie, et s'est fait homme. A été crucifié pour nous, a souffert sous Ponce Pilate, a été enterré. Serait ressuscité le troisième jour, comme l'avaient dit les Écritures, et qui est monté au ciel, où il siège à la droite du Père, avant de revenir dans la gloire, pour juger vivants et morts. Crois-tu vraiment à une seule Église, sainte, catholique et apostolique? Reconnais-tu un seul baptême, et aucun autre, pour remettre les péchés? Et attends-tu la résurrection des morts et la vie du monde futur? Amen. Thank you. sommes le 10 juin 1992. C'est un mercredi ou un jeudi. Mercredi, je crois. Il y a encore beaucoup de brume. Des arbres. Un jardin. Ce micro est sur un arbre. Il y a du vent, on doit l'entendre. Cette pièce a été réalisée dans le studio Métamorphose d'Orphée de Musique et Recherche. Elle est dédiée à Annette Van de Gorne. Sur le thème de la foi. La foi, aussi sans contenu, au quotidien. La foi doctrinale aussi. La foi. Zehn Gebot für eine kunstfixierte Klänge. 1. Der Komponist für fixierte Klänge arbeitet mit Klängen und nicht mit geschriebenen Zeichen in einem ständigen Hin und Her zwischen Tun und Hören. 2. Er unterscheidet die Klänge voll und ganz von ihrer Klangquelle. 3. Der Komponist fixierte Klänge ist oder wird Urheber der Klänge, mit denen er arbeitet. 4. Die Fixierung, Aufnahme, des Klangs ist ein Postulat seiner Arbeit. 5. Für den Komponisten fixierte Klänge ist jeder Klang, der während der Operationen im Studio aus einem anderen Klang geboren wird, ein neuer Klang. 6. Die Klangschöpfung in einem Werk fixierter Klänge geschieht während der gesamten Entstehungsprozesses der Komposition selbst. 7. Für die Musik fixierter Klänge gibt es keine Klänge, die man als a priori natürlich bezeichnen könnte. 8. Der Begriff Klangmanipulation ist auch nicht zu treffen für die Musik fixierter Klänge. 9. Sie ersetzt die wirklichen Klangquellen durch imaginäre Klangquellen. Und 10. Bei ihren Maschinen unterscheidet die Musik fixierter Klänge zwischen Grundgeräten und Mitteln ad libitum. Ja, das waren 10 Gebote aus dem Buch Michel Chion, die Kunst fixierter Klänge oder die Musik konkret. Ein Buch, das Anfang 2000er Jahre, genau 2010 erschienen ist im Marvel Verlag, eine Übersetzung eines Textes von Michel Giot. Bei ihm ist in Frankreich ist es erschienen 1991 unter dem Titel L'art des sons fixés ou la musique concrètement. Ein Buch, das lesenswert ist, weil es viele Aspekte der konkreten oder der konkreten Musik anspricht und auch die Diskussion darüber anstoßen könnte, was das bedeutet, was das auch nicht bedeutet und wo auch viele Missverständnisse enthalten sind im Verständnis der Musik konkret. Es ist auch insofern ganz interessant, weil in diesem Buch Michel Giaud auch ein Plädoyer hält dafür, den Begriff Akusmatik eigentlich wieder ein bisschen zurückzudrängen und doch bei dem Begriff Musik konkretement zu bleiben. Übersetzt ist es eben die Kunst fixierter Klänge. Er geht davon aus, dass Akusmatik sich eigentlich nicht durchgesetzt hat und dass der Begriff die Kunst fixierter Klänge das besser beschreibt, worum es geht in der Musik konkretement. Wir hatten zwischendrin schon die Befürchtung, dass wir als, wie nennt man das, wenn man jemand von seinem Glauben überzeugen möchte, also missionarisch hier tätig sind. Ja. Und die mystische Style von Michel Giaud eigentlich. Ja, der ist Konvertierung. Konvertierung, genau. Konvertierung ja. betreiben hier im Studio, weil es eben so viele Bezüge zu sakralen Quellen oder Texten gab, bisher in der Auswahl von Stücken von Michel Giaud. Dem wollen wir ein bisschen gegenhalten. Ein Stück aus einer CD, die, glaube ich, auch so Mitte der 90er Jahre erschienen ist oder Anfang der 2000er Jahre, Les 120 Jours. Also Les 120 Jours. Jours. Die 120 Tage. Okay, dann ist es hier irgendwie falsch in meinen Unterlagen. Und da, das ist eine Kooperation gewesen zwischen Michel Giaud und Lionel Marchetti und Jérôme Nöthinger, die als Komponisten dieser Stücke zusammengearbeitet haben. Und da gibt es ein Stück, das nun weniger sakral, zumindest vom Titel her, ist I'm Dracula. Qui es-tu? Hello, Witzel. I am Roger de la Fraisinet, and I speak with you, Witzel. Les 120 jours. Écoutez! Bonjour, Dionys, le petit garçon et la petite fille vont au four. To extend beyond traditional arcus, it is necessary to go beyond traditional methods to appeal which mainly consist of touting. Product. Which presumes a need or desire for it. To create a new field. A social insecurity. Come, Dracula. The whole subjectivity of thwarted devotion and longing. The whole subjectivity of thwarted devotion. I am Les 120 jours. Étude de musique concrète. Qui es-tu ? Demande une forme d'insecte aux mains de cisaille. Zéro. Écoutez. Qui es-tu ? Les 120 jours. C'était toi ? Qui es-tu ? Qui es-tu ? Ça vaut plutôt la nuit que ces petits engins-là. C'est donc le dernier moteur, le moteur de réalité, comme le disent les électroniciens. Je rappelle que le terme technique, c'est moteur d'inférence logique. Et pour ceux qui travaillent sur la réalité virtuelle, c'est le moteur de réalité. Le titre est merveilleux d'ailleurs, moteur de réalité. Écoutez, Okay. Limit. glissant d'un jour. Ce peut être au sens logique, c'est-à-dire conscient ou non, une règle de liaison. A, une règle de parcours. B, une règle de quantification et d'affection. Affecté d'un poids, d'une couleur, d'une source sonore, en vue de provoquer des possibilités de déliaison. Wir hatten Lust jetzt zu vorschlagen eine Etude d'après Beethoven, so eine Etude nach Beethoven, weil das ist ziemlich oft, dass man in Musik konkret Titeln von Stück finde eine die Probe zu kombinieren musikalische Vokabular mit Klängevokabular. Und man findet das sehr oft auch bei Pierre Schaeffer mit dieser Symphonie für ein Homme seul, Symphonie pour un homme seul. Die ist eine Symphonie für eine einzige Person. Und das kommt oft bei akustischer Musik. Wir werden jetzt der Etude d'après Beethoven von Michel Chion hören, ein kurzes Stück. Ja, nach der Etude d'après Beethoven. Wir sind kurz vor Ende der Sendung. Wollen wir noch mal was spielen? Aber genau, mir ist noch ein Thema eingefallen, das ich gerne auch noch besprechen würde. Mir ist aufgefallen, dass es eigentlich relativ wenig Konzerte mit konkreter Musik in Deutschland gibt oder in deutschsprachigen Ländern. Ich weiß nicht, ob das so eine Geschichte hat, dass es das selten gibt. Du hast erzählt, dass es in Frankreich etliche auch Festivals gibt, wo Musik konkret gespielt wird. Also es gibt diese Présence Électronique, die in die Nähe von Paris ist. Und ich kenne dann diese zweite, dass ich davon schon gesprochen habe, die aber nicht mehr weitergemacht ist seit, ich glaube, vielleicht 2 Jahren. Ist vorbei. Ich glaube schon, aber dass es neues Ort dafür gibt. Also ich kann es gerade nicht so klar sagen, aber ich weiß, dass es eine Szene gibt. Eine Szene. Die sowieso für Elektroakustikmusik und naja. Und das hat auch ein praktisch, das ist auch bekannt, also die Musik konkret ist jetzt, also in Deutschland hatte ich so ein bisschen so den Nimbus des Exotischen irgendwie, das gab es mal und das hat Pierre Schäfer gemacht und da gab es noch andere, die das gemacht, Pierre Henry ist vielleicht noch bekannt, aber sonst dann wenige andere. Es kann sich bald ändern, ich bekam kurz nach Ankündigung der heutigen Sendung eine Mail aus Wien von Nina Polaschek, die mir geschrieben hat, dass in Wien ein Festival stattfindet Anfang Januar 2015, 9., 10. und 11. ein dreitägiges Festival in Wien, zu dem auch François Bayle und der Rugi, ein weiterer Musiker, der Musik konkret macht, eingeladen sind und kommen werden. Und das am 18.02.2015 in SRF 2, das ist, glaube ich, der Schweizer Rundfunk, eine Gesprächssendung mit Thomas Lorbach, das ist einer, der das Festival auch mit organisiert hat oder mit organisiert in Wien, von dem ich gerade sprach, eine Gesprächssendung mit Thomas Lorbach über Akustik und sein Akkosmonium in Wien stattfinden wird am 18.02. Also vielleicht ist da auch eine Form der Wiederentdeckung oder überhaupt Entdeckung die so langsam sich entwickelt in Richtung Musik konkret und den Möglichkeiten. Ich denke, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist das Metier Hörspiel, in dem ja auch sehr viel mit eingeflossen ist, was die Musik konkret bedeutet. Also Hörspiel natürlich oft mit einem hohen Textanteil und auch einer je nach Hörspiel mehr oder weniger Ausschlag, mehr Richtung Text oder mehr in Richtung Klang, Geräusche und oder musikalische Elemente oder ich will das gar nicht trennen, das kann man ja auch nicht so, aber dass das ja auch eine große Szene gibt, auch in ganz Europa zumindest weiß ich das und das ist auch ein Metier, was sehr beliebt ist, auch wieder geworden in den letzten 10 Jahren, soweit ich das aber zu antworten an deine Frage, ich glaube, dass ein paar Figuren von der Musik konkret bekannt sind, so wie Pierre Henry und Boulez, aber es bleibt eine kleine Welt, also ich bin nicht sicher, also es interessiert Leute, und aber das ist nicht so leicht findbar auch. Also hat man auch gleich gesehen, mit wie es kompliziert war, selbst die Klänge von Michel Schung zu finden. Ach so, du meinst, ja gut. Und, ja, klar. Mit Stockhausen auch, das war, dass er hat nicht in seine, er hat nicht in Köln etwas dynamisch angefangen. Wie meinst du das? Also du hast mich gefragt, falls die Szene so bekannt war, und ich fragte mich so, hat nicht mit der Energie, das Stockhausen in Köln gegeben hat, hat das nicht auch etwas wirklich, es bleibt ziemlich unbekannt? Ja, nee, Stockhausen hat natürlich schon in den 70er Jahren eine Bekanntheit gehabt und dann darüber hinaus auch. Und er wurde ja auch zitiert von vielen, auch in der Popmusik, also jetzt dann Kraftwerk oder so, die sich zum Teil auf ihn berufen oder andere Kölner aus der Kölner Szene Musiker und ist zum Beispiel auch auf dem Sgt. Pepper Cover drauf von den Beatles. Also hat schon so eine Bekanntheit in Richtung Popmusik da gehabt. Ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist. Es gibt da schon irgendwie Unterschiede. Und ist, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass auch der, also Stockhausen war ja auch eine Zeit lang auch ein Export gut der deutschen Kultur. Also er wurde dann nach Japan in die, zur Weltausstellung, konnte da dieses tolle Gebäude von, glaube ich, weiß nicht, Philips oder so, oder wer das hergestellt hat, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall konnte er da seine Konzerte aufführen und wurde damit eben auch in der ganzen Welt bekannt. Und insofern gab es schon einiges, was auch so von staatlicher Seite zur Förderung oder zur Verbreitung der Musik Stockhausens beigetragen wurde. Ich weiß nicht, wie das bei der Musik konkret ist. Ich denke schon, dass es ein fester Bestandteil der französischen Musik ist und auch als solches gefeatured wird von einem französischen Staat, das weiß ich nicht so genau. Ja, wahrscheinlich hat er auch wirklich Michel Sion ziemlich viel Sichtbarkeit gebracht durch seine Bücher, weil er auch wirklich über Cinema geschrieben hat. Er ist auch ziemlich bekannt dafür geworden. Und dann durch diese Arbeit, also Arbeit zwischen Bild und Ton, und dann hat man weiter von ihm gelesen, hat man wieder... Ja, und ich denke, dass natürlich, das schreibt ja auch Michel Chiot, ein Problem ist, was manche Leute immer rumkritisieren an dem Konzept der Musik konkret, ist die Aufführungspraxis. Also, dass manche das nicht akzeptieren wollen, dass jetzt kein leibhaftiger Musiker auf der Bühne ist, der irgendwie agiert, sondern dass praktisch das Publikum ja aufgefordert oder im gewissen Sinn auch gezwungen ist, jetzt praktisch sich nur, in Anführungsstrichen nur, oder sich speziell auf das Gehörte zu konzentrieren, nicht auf irgendwas zu sehen. Und das ist ja auch mit ein Grund gewesen für François Beil, damals das Akkusmonium zu entwickeln, das Lautsprecherorchester mit 80 Lautsprechern, um eben auch eine adäquate und interessante Form der Präsentation der Musik konkret in Konzerten möglich zu machen, so dass es auch möglich ist, die Musik in verschiedenen Räumen so rüberzubringen, wie sie gedacht ist von den Komponisten. Und da gibt es aber zumindest etliche Kritik und auch so Auswege, die dann Michel Chiot in seinem Buch, von dem ich vorher zitiert habe, diskutiert, inwieweit Visuelles was dazukommt. Und er ist da im gewissen Sinn sehr überzeugt davon, dass die das alleinige Konzentrieren sich auf das Hörbare, dass es eine besondere Qualität hat, die auch nicht besser wird dadurch, dass man irgendwelche visuellen Spektakel da irgendwie inszeniert, die das irgendwie sozusagen für das große, in Anführungszeichen, große Publikum dann möglich machen, das besser zu hören. Weil er geht davon aus, dass wenn das dann so ein visuelles Spektakel ist, dann hört man das gar nicht mehr, was da eigentlich in dem Konzert an Musik oder an Klängen zu hören ist. Ja. Lustigerweise, es gibt... man würde mich erklären, dass jemand, also viel vorher, dass man wirklich, also an der Moment, wo der Kino mit